Ich sitz hier oben und beobachte dich. Du hast Angst vor mir, doch du siehst mich grad nicht. Ich seh, was du so tust, doch versteh nicht viel. Du läufst meistens nur rum, ohne erkennbares Ziel. Sprichst du laut, zwar versteckst du dich. Bis auf den Kopf für ein paar Stunden, manchmal sitzt du am Tisch. Ich kann nicht mit dir reden, denn du kannst mich nicht lesen. Das liegt wohl an der Verschiedenheit unserer Wesen. Jemand lähmen willst, dann klappt es nicht. Du hast andere Methoden und die sind brutal. Drum bleib ich lieber hier oben im Bücherregal.